Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute gibt es eine etwas andere Sendung, eine etwas besondere Sendung bei uns, nämlich das Thema heißt Domian weltweit. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die ganz weit verstreut auf der Welt, sei es in China, in Feuerland, in Afrika, in den USA, wo auch immer, leben und dort irgendetwas Besonderes tun. Was tut ihr da und wie lebt ihr da und wie geht es euch? Ich würde sehr gerne mit euch darüber sprechen und bin sehr gespannt, wer alles anrufen wird. Ihr könnt euch per Mail aus dem Ausland melden, domian@wdr.de, oder ihr könnt aus dem Ausland uns auch unter folgender Telefonnummer erreichen, weil die bekannte Telefonnummer nicht aus dem Ausland erreichbar ist. Also deshalb hier eine neue Nummer. Das ist 0049 221 567 8910. Ich wiederhole nochmal, 0049 221 567 8910. Das ist die Telefonnummer für Leute, die uns aus dem Ausland erreichen wollen. Gerne würde ich auch mit Leuten sprechen, die mittlerweile wieder in Deutschland sind und die irgendetwas Besonderes in der weiten Welt gemacht haben. Und ihr könnt uns natürlich unter der bekannten Nummer erreichen, 0800 220 50 50. Jetzt geht es los und ich bin gespannt mit dem auf den ersten Anrufer. Das ist nämlich der Toni. Toni ist 33. Hallo Toni. Hi Domian, grüß dich. Von wo rufst du an? Ich rufe an aus Jeddah. Wo ist das? Das ist in Saudi-Arabien, direkt am Roten Meer. In Saudi-Arabien, wie exotisch. Ja. Bist du Deutscher? Ja, ich komme aus Nürnberg. Was machst du in Saudi-Arabien? Ich leite seit fast 6 Jahren ein italienisches Restaurant. Ach. Saudi-Arabien ist so für mich und glaube ich für viele andere auch noch ein ganz geheimnisvolles Land. Empfindest du das auch so? Mittlerweile nicht mehr. Aber ich weiß, dass viele Leute viele Menschen Saudi-Arabien so ein bisschen als schwarzen Fleck ansehen. Da hört man nicht viel drüber. Es gibt keine tollen Nachrichten. Ja. Genau. Gibt es in Saudi-Arabien überhaupt viele Touristen? Nein, eigentlich nicht. Es ist kein touristisches Land in dem Sinn, dass man da hinfährt zum Urlaub machen. Ja. Aber es gibt viele Pilger. Ah ja, natürlich, klar. Das ist ja das Gebot oder für einen Moslem sehr wichtig, einmal im Leben nach Saudi-Arabien gegangen zu sein. Nach, wie heißt die Stadt nochmal? Mekka. Mekka, ganz genau. So. Genau, Mekka und Medina. Ja, genau. Ja. Wer kommt denn dann in dein italienisches Restaurant? Alle, die in Jeddah leben und wohnen und die auch in Saudi-Arabien leben. Ja. Eigentlich die Einheimischen. Ja. Ja. Wahrscheinlich dann eher die Oberschicht oder Mittelschicht. Ja, würde ich mal sagen. Also Mittelschicht, auch in Deutschland, also Mittelschicht und Oberschicht geht eher zum Essen und dann eher in das gehobene Restaurant. Es gibt aber Unmengen an Restaurants, also auch für Unterschicht, sowas wie Garküchen oder Falafelläden, wo es Kebabs gibt und Schwärmes gibt. Ja. Wie kommt man denn auf die Idee, in Saudi-Arabien ein italienisches Restaurant aufzumachen? Die Idee war nicht meine. Also die Idee war die von den Besitzern. Mhm. Die haben schon seit fast 20 Jahren importieren die Produkte aus Italien. Mhm. Und denen ihr Traum war es, mal ein Restaurant zu eröffnen, italienisches. Ja. Und das hat sich 2006 eben für die insofern erfüllt. Und ich wurde damals von einem Headhunter angefragt, ob ich nicht Interesse hätte, in Saudi-Arabien ein italienisches Lokal zu leiten. Mhm. Bist du Koch? Ich bin Hotelfachmann. Hotelfachmann. Ja. So, jetzt bist du 6 Jahre dort, sagst du. Aha, richtig. Was war für dich am Anfang das Schwierigste und Ungewöhnlichste auch in diesem Land? Oh, also Saudi-Arabien ist bestimmt einer der größten Kulturschocks, die ich je erlebt habe. Der größten Kulturschocks? Ja. Erzähl mal ein bisschen, was war so schockierend? Die dass alle Frauen verschleiert sind und in dem, also in dieser schwarzen Abaya oder Burka, wie man es auch sagt, unterwegs sind. Also die sind voll verschleiert, man sieht nur ein bisschen, nur so einen Augenschlitz oder komplett mit so einem Gitter vor den Augen? Mittlerweile nicht mehr. Also viele Frauen haben das Gesicht frei oder auch die Haare offen, aber man sieht also auf jeden Fall, jede Frau trägt schwarz. Jede Frau trägt schwarz, Jede Frau trägt schwarz. Jede Frau hat diesen Umhang an und die Strenggläubigeren haben eben auch noch Kopfbedeckung oder mit Gesicht verschleiert. Und die etwas, würde ich mal sagen, westlich orientierteren oder Ausländer, die haben dann auch das Gesicht frei oder Haare offen. Ach, das gibt es auch? Ja, das gibt es auch, das ist kein Thema. Dürfen denn die Frauen mit in das Restaurant gehen? Die dürfen das. Und zwar gibt es was ganz Lustiges. Alle Restaurants oder jedenfalls die größeren haben zwei verschiedene Sektionen. Das heißt, es gibt einmal die Familienabteilung. Da dürfen alle Familien rein, also Männer mit Frauen, die verheiratet sind. Also ein extra Raum für die? Ich würde mal sagen, das Restaurant ist so geteilt. Ja. Und ein Teil ist eben für Familien mit Männern und Frauen, also Familie. Und der andere Teil ist für alleinstehende Männer oder Männer, die alleine unterwegs sind. Dürfen denn Frauen auch alleine essen gehen? Ja, das ist kein Thema. Die dürfen das. Das dürfen die? Ja, das machen die auch sehr oft. Also das ist für die eine Art Freizeitbeschäftigung, weil es gibt sehr wenig Freizeitangebote und Haltung. Und von daher sind Frauen also recht oft im Restaurant. Nun ist das ja ein Land, da würde ich mit größter Vorsicht hinfahren, weil ich Angst hätte, irgendetwas unbedacht falsch zu machen und dann gleich einen riesen Ärger am Hals zu haben. Was sind das so für Sachen, auf die man achten muss als Ausländer? Das ist eine ganz schwere Frage. Aber man sollte sich eigentlich nur den lokalen Gegebenheiten anpassen. Also jetzt nicht irgendwelchen Frauen hinterherstarren oder keine Ahnung. Schwer zu sagen. Ja, nun hast du gerade ja am Anfang noch dieses Wort Kulturschock gebraucht und das mit den verschleierten Frauen erzählt. Vielleicht hast du da noch ein anderes Beispiel, was dich da sehr beeindruckt oder geschockt hat. Ja, dass alles in der Öffentlichkeit sehr, sehr gespielt wird. Das heißt, alle sind sehr religiös, aber sobald man hinter die Fassaden schaut, und hinter zu den Leuten nach Hause kommt, ist alles sehr, kann sehr verschieden sein. Die Ausländer oder die Expert-Community, die trifft sich wöchentlich 2-3 Mal und feiert die wildesten Partys. Und das funktioniert aber nur hinter verschlossenen Türen oder hinter hohen Mauern. Hast du denn enge Kontakte knüpfen können zu einheimischen Menschen? Ein paar sind da schon dabei. Also ich würde sagen, so 10, 15 aus meinem engen Freundeskreis sind Saudis, sind aber entweder in Europa oder haben in Amerika gelebt und dort studiert. Also sehr westlich. Von daher schon sehr westlich orientiert. Du bist jetzt 6 Jahre da, du bist ein junger Kerl von 33 Jahren. Wenn du dich jetzt in eine Frau vergucken würdest, eine Saudi-Araberin, wie man das sagt, was denn dann? Ich glaube, das ist nicht möglich. Also ich könnte mich schon vergucken, aber um das Ganze irgendwie am Laufen zu halten, das wäre zu schwer. Also es hätte gar keine reale Chance, eine Beziehung. Nee, für mich nicht. Nee, überhaupt nicht. Das heißt, ihr lebt dann mehr oder weniger in so einer Enklave von Ausländern, abgesehen von den einigen westlich orientierten Freunden, von denen du gerade gesprochen hast. Würde ich mal so sagen, ja. Ja. Ja. Wie warm ist es eigentlich jetzt im Moment bei euch? 33 Grad. Ja. Und im Winter, wie sind die Temperaturen da? Es ist ein bisschen kühler, also im November, Dezember, Januar, so um die 28, 25. Aber auch Sonne dabei dann? Ja, klar. Ja. Also Winter ist eigentlich der angenehmste Teil. Was vermisst du besonders, wenn du dort bist? Nach was sehnst du dich? Ein gutes Bier. Und auch ab und zu die bisschen so die Freiheit, dass man die Leute auf der Straße herumgehen sieht, ohne diese Einheitskluft. Also für eine Frau, hauptsächlich für eine Frau. Aber die Männer, was haben die Männer? Was haben die Männer? Also weiße. Genau, weiße Kutten. Weiße Kutten. Die Araber. Ja. Ja. Nun ist die anderen westlichen oder, ich würde mal sagen, Asiaten, die laufen ganz normal rum, so Jeans und T-Shirt. Mhm. Aber der Großteil der Saudis, die Frauen in Schwarz und die Männer in Weiß. Nun ist Saudi-Arabien ja eine Diktatur. Ja. Ein absoluter Staat, eine absolute Monarchie. Genau. Das heißt, da wird nicht lange gefackelt, da herrschen strenge Vorschriften. Richtig. Kriegt man das so mit so im gesellschaftlichen Klima? Ja, du hast es ja gerade schon angedeutet, auf der Straße sind die Menschen anders als hinterm Haus. Wie empfindest du das? Mittlerweile bekommt man das nicht mehr so mit. Und Jeddah ist auch eine sehr offene Stadt. Das heißt, viele Saudis, die nach Jeddah kommen zum, wenn man sagen, Urlaub machen aus anderen Provinzen, die sehen Jeddah so, als würden sie, nach Berlin oder nach London fahren. Ach so. Und Jeddah ist sehr ein bisschen relaxter. Ja. Und eine Stadt wie Riyadh zum Beispiel, da kann es schon vorkommen, dass mal die Religionspolizei so am Abend in der Mall vorbeischaut und auch kontrolliert, dass Männlein und Weiblein, die zusammenlaufen, auch wirklich verheiratet sind oder zusammengehören. Ach so, da gibt es eine Religionspolizei und die die hat eine große Macht. Ja. Und die achtet darauf, dass wenn Frauen und Männer zusammengehen, dass die auch wirklich dann verheiratet sind auf der Straße. Ja, verheiratet oder Familienangehörige sind. Mhm. Stichwort Religionspolizei. Darf man nach Saudi-Arabien eine Bibel mitnehmen als Westler, als Christ? Darf man, wenn es für einen selber ist. Dafür das wird geduldet. Dafür geduldet. Mhm. Ja, also eine darf man mitbringen. Wenn du mit dem Koffer ankommst, wo 20 Bibeln drin sind, dann sind sie wahrscheinlich eher ein bisschen dann skeptisch. Ja. Aber so eine für dich selber ist kein Thema. Ja. Nun leitest du ein italienisches Restaurant. Wie ist das, wenn Ramadan ist? Während Ramadan haben eigentlich alle Restaurants und auch sogar die meisten Geschäfte tagsüber geschlossen. Mhm. Und erst mit dem Sonnenuntergang fängt das Leben oder dieses ganze Stadtleben richtig an. Das heißt, da machen die Restaurants aus, dann kommen die Gäste und brechen fast und gibt große Buffets und es geht die ganze Nacht durch. Das ist ja lustig. Den Tag über darbt man und isst nichts und nachts schlägt man sich dann den Bauch voll. Ah, genau, dann ist Halligalli. Das Halligalli. Eigentlich ist, ja. Und die ganze Nacht dadurch, dann wird gar nicht der Laden geschlossen. Nee, überhaupt nicht. Sehr interessant, Toni. Und du verfolgst unsere Sendung ab und zu via Internet vermutlich dann. Ich lade den Podcast runter, habe den abonniert und höre mir das immer nachts an, wenn ich nach Hause komme. Und verfolge jede Sendung. Verstehe. Wie lange willst du noch in diesem Land bleiben? Ich denke mal, ich werde noch 4 Jahre machen. Das ist dann eine lange Zeit, die du dort verbracht hast. Genau, 10 Jahre. Gibt es dann schon so ein bisschen Heimatgefühl, will ich nicht sagen, aber schon eine Herzensbindung zu dem Land? Absolut. Was also jedes Mal, wenn man zurückfliegt und den Landeanflug auf die Stadt hat, ist dann ist man irgendwie froh, wieder daheim zu sein, obwohl es nicht so zu Hause ist. Wir haben ja gerade über die vielleicht auch kritischen Punkte gesprochen. Was magst du denn besonders gerne an Saudi-Arabien? Die guten Freundschaften, die ich hier gefunden habe. Mhm. Die eine absolut tolle soziale Struktur. Also wir haben so viel Spaß und wir machen so viele Aktivitäten, habe ich in Deutschland nicht so gehabt und auch in anderen Ländern nicht. Jetzt muss ich zum Schluss doch nochmal fragen, Stichwort Frauen. Hast du denn eine Freundin? Ich hatte eine, aber zurzeit nicht. Zurzeit nicht. Das heißt, du sitzt dabei dann ziemlich auf dem Trocknen, es sei denn, du gehst in die Ausländer-Enklaven. Nö. Also wir haben ja Freunde, Freundinnen, wir sehen uns ja wöchentlich. Also die Westler meinst du? Ja. Ja, das Westler meinst du. Und unser Freundeskreis. Verstehe. Lieber Toni, sehr interessant. Schöne Grüße nach Saudi-Arabien. Weiterhin gute Zeit und gutes Leben für dich dort. Jo, danke dir. Und tolle Sendung, mach weiter so. Dankeschön, auf Wiederhören. Super. Tschüss. Jo, danke, ciao. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer, wenn ihr uns aus Deutschland erreicht. Wenn ihr uns aus dem Ausland anrufen wollt, gibt es heute eine Sondertelefonnummer 0049 221 0331 5678 9100. Das Thema heißt Domian weltweit. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die uns in der ganzen Welt verstreut hören. Und ich würde gerne von euch erfahren, was macht ihr dort? Wie geht's euch? Und wie hat es euch in diesen Teil der Welt verschlagen? Jetzt bin ich verbunden mit Julian und der ist 20 Jahre alt. Guten Morgen, Julian. Hallo, Domian. Von wo rufst du an? Also ich bin gerade in Rostock. In Rostock? Das ist nun nicht gerade Ausland. Nee, das ist nicht gerade Ausland, genau. Nee, ich habe eine Ausbildung zum Schiffsmechaniker gemacht, 3 Jahre lang. Mhm. Und bin dann 3x6 Monate auf See gewesen und dann rund um die Welt gefahren. Rund um die Welt? 3x6 Monate? Ja, ist eine lange Zeit, ja. Das ist eine lange Zeit. Also ich war in fast allen Ländern an dem Mittelmeer, in Europa. Ja. Ich war auch am Mittleren Osten, Syrien, Libanon, Ägypten. Zum Beispiel auch mein Vorredner in Jeddah war ich auch, aber leider nicht in seinem Restaurant. Ja, und was war denn das für ein Schiff, mit dem du unterwegs warst? Oder waren das verschiedene Schiffe? Das waren Containerschiffe. Containerschiffe. Und darauf kann man dann die Lehre machen? Genau, richtig. Und wie? Ausbildung zum Schiffsmechaniker, genau. Wie heißt das jetzt offiziell? Du bist Schiffsmechaniker? Schiffsmechaniker, genau. Schiffsmechaniker. Was lernt man da? Was macht ein Schiffsmechaniker? Ja, das fragen mich viele. Ich erkläre es eigentlich immer so, dass wir so ein bisschen das Mädchen für alles. Weil du kannst ja die Motoren nicht reparieren, wenn die kaputt sind. Theoretisch schon. Ach so, das müsst ihr auch, auch Bescheid wissen. Genau. Also der Schiffsmechaniker, das ist sozusagen so eine, wenn ich es jetzt erklären müsste, so eine Mischung aus Matrose und Motormann. Das heißt, ich bin sowohl oben auf Brücke, auf Deck, als auch unten in der Maschine. Und dann, ja, wie gesagt, ich repariere die Maschinen, ich warte sie, ich laufe da rum und nehme Betriebsstunden. Ja. Und oben auf der Brücke, ich lenke das Schiff auch oder ich mache einen Ausguck. Wie, du lenkst das Schiff? Ja, ich lenke das Schiff. Wie, das macht nicht der Kapitän? Nein, das macht ein Steuermann. Ich war auch mal 4 Monate lang auf meiner zweiten Reise erster Steuermann. Das heißt, der Lotse gibt ein Kommando, das geht an den Kapitän und der Kapitän gibt mir das Kommando und ich steuere das Schiff. Das heißt, du warst auf diesen Riesenkästen, auf diesen Riesen-Containerkästen. Ich habe es vor einer Weile in Rotterdam gesehen. Das ist ja beeindruckend, diese Dinger. Wie viele Leute, das habe ich mich da gefragt, wie viele Leute arbeiten eigentlich auf so einem Riesen-Containerschiff? Das wird immer kleiner. Früher waren es viel mehr, aber im Durchschnitt, also je nach Größe, also wenn du jetzt so ein richtig großes hast, was 300 Meter lang sind, dann ist das so 25 Leute bis zu 25 Leuten. Das ist auch nicht viel, das ist so ein großes Schiff. Nee, das ist nicht viel. Ja. Und wenn es kleiner wird, so um die 20. Also wir haben ungefähr so 8 unten in der Maschine mit 3 Ingenieuren, also den ersten, den zweiten und den dritten Ingenieur. Ja. Und dann oben auf der Brücke haben wir den Kapitän, den ersten, den zweiten und den dritten Offizier. Und dann haben wir halt so eine Handvoll Matrosen und Motormänner, einen Koch und einen Messmann. Und das war's dann auch schon. Sind das alles nur Männer oder gibt's auch Mädels? Also es kommt schon mal vor, dass wir Frauen an Bord haben. Das ist dann immer ganz lustig. Das wird dann zum Beispiel, also wir sind ja multikulturell. Das wird dann manchmal so von den Kiribatis, das ist so eine Inselgruppe in Australien, die haben wir bei uns an Bord, oder in den Filipinos, die sind dann noch so ein bisschen abergläubisch. Die sagen dann so, oh, Frauen, das bringt Unglück. Was, das ist ganz lustig. Was machen denn die Frauen dann an Bord? Die machen die gleiche Arbeit wie wir, auch wenn die zunehmend auch von, zum Beispiel, wenn du jetzt einen Ingenieur hast, der aus der Ukraine kommt oder aus Russland, die nehmen die nicht so ganz für voll. Die kriegen dann oft auch so leichtere Arbeit nur so. Ja. Aber es kommt schon vor. Ja. Stelle ich mir trotzdem schwierig vor, auf See, da ist eine große Gruppe von Kerlen und ein Mädel dazwischen. Wie findest du das? Ist das für die Stimmung gut, wenn ein Mädchen dabei ist, oder ist es eher doch ein bisschen stressig? Es lockert die Stimmung schon auf, wenn so eine Frau dabei ist. Einmal hatte ich die ganz lustige Situation. Ich hatte eine Kapitänin und eine erste Ingenieurin. Das kommt dann selten vor. Und das dann hatte ich sie auch noch gleichzeitig. Ja. Und das Lustige war dann auch noch, dass die beiden sich immer angezickt haben. Das kam dann für den Rest der Mannschaft, war sehr lustig. Sag mal, du hast dich dann du bist ja jetzt erst 20, in sehr, sehr jungen Jahren für diesen, wie ich finde, ungewöhnlichen Beruf entschieden. Warum? Ja, das war es war nie mein Traumjob, sagen wir es mal so. Ich wollte was Außergewöhnliches machen. Ich wollte halt nicht morgens um 9 zur Arbeit und abends um 5 nach Hause kommen und dann 3 Jahre sparen, um mir einen Urlaub leisten zu können. Ich wollte was Außergewöhnliches machen, was gut bezahlt wird. Na gut, hat natürlich auch alles seine Schattenseiten, ne? Welche Schattenseiten hat es? Na gut, man ist schon sehr lange von der Familie getrennt. Ja. Und es ist nicht immer leicht, Kontakt zu halten. Ja. Wobei, so in der heutigen Zeit ist es ja viel einfacher als noch früher so. Früher, weil das für die Matrosen... Das ist jetzt nicht mehr mit Brief und Radio Rügen oder sonstiges. Genau, ja. Also wir haben ein E-Mail-System an Bord, also kein Internet, bloß E-Mails. Wir können was verschicken und wir kriegen auch welche. Das wird dann einmal am Tag geöffnet und dann kommen welche rein, gehen welche raus. Und wir haben halt ein Satellitentelefon, was aber recht teuer ist. Das kann sich eigentlich kaum einer leisten. Für einen Notfall dann, ne? Ja. Ja, genau. Da macht man dann mal so einen 2-Minuten-Anruf und sagt, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag oder ähnliches. Ja, genau. So, jetzt hast du deine ersten großen Touren hinter dir. 3x6 Monate ist eine lange Zeit. Hattest du da schon mal Heimweh und hast es bereut, diesen Beruf ergriffen zu haben? Also Heimweh, wenn dann halt so Situationen zu Hause sind, wo man denkt, ach, jetzt müsste ich zu Hause sein oder... Schon. Bereut habe ich es noch nie. Mhm. Es trifft einen immer hart, wenn man gerade einen Anruf kriegt und irgendwas passiert ist, dann denkt man sich, jetzt kann ich nicht zu Hause sein. Jetzt würde ich gern zu Hause sein. Wie du gerade schon sagtest, um die ganze Welt schon gefahren in diesen Monaten. Was hat dich denn am meisten beeindruckt? Welcher Ort, welche Stadt, welche Region? Viele Sachen. Wenn ich jetzt mal so ein, zwei Sachen sagen müsste, dann würde ich sagen, zum Beispiel im Libanon, ich war in Beirut. Mhm. Ich habe immer früher gesagt, da war ja mal Krieg und da ist bestimmt alles kaputt und so. Mhm. Aber was man gar nicht glaubt, ich bin da reingegangen, das ist so Leuchtreklame überall, das ist so ein kleines Las Vegas. Also das war nachdem der Krieg zu Ende war dort? Ja, klar, das war ja erst vor 2 Jahren. Aber das ist... Unglaublich, also die fahren da ganz neue Autos und alles glänzt und nichts mehr los von irgendwie Krieg. Mhm. Auch wenn es natürlich ein bisschen angsteinflößend ist, wenn da die Miliz am Hafentor steht und die Sturmgewehre in der Hand hat. Mhm. Ja, klar, natürlich, ja. Ja, genau. Wie lange könnt ihr denn, ich stelle mir das bei diesen Containerschiffen sehr im Prinzip genauso fast so stressig vor wie auf einem LKW, dass ihr unter einem starken oder in einem festen Zeitkorsett fahrt. Wie lange könnt ihr denn überhaupt von Bord gehen und die Orte euch angucken? Das ist schon richtig. Also viel Zeit haben wir nicht. Das kommt ganz drauf an. Zum Beispiel in China, da hat man so gut wie gar keine Zeit, weil die Jungs da sind ziemlich schnell. Also es ist unglaublich, wie fix die da sind. Aber wenn man jetzt in so, ich nenne es jetzt mal dritte Weltländer geht, da geht alles noch so seinen langsamen Gang. Zum Beispiel, ich war einmal in Sri Lanka, da hat das 3 Tage gedauert. Und da hatten wir dann schon Chance, uns die Kultur da anzusehen. Das war schon anders. Man stellt sich das ja immer noch, trotz allem, was man so weiß, doch irgendwie romantisch vor. So auf hoher See und fern der Heimat. Und wie findest du das? Also ich muss schon sagen, wenn wir jetzt mal auf diese sentimentale Ebene gehen, also die schönsten Sonnenuntergänge sieht man auf See und genauso den Sternenhimmel. Also wer noch nie einen Sternenhimmel auf See gesehen hat, der hat noch keinen Sternenhimmel gesehen. Das ist wirklich so atemberaubend schön. Das glaube ich. Keine Wolken und es leuchtet so hell. Ja. Und keine Lichtquellen rundherum, ne? Die das. Genau, das ist es halt. Ja. Aber wie ist denn das jetzt, der Klassiker bei Matrosen oder Leuten, die zu See fahren, wenn du jetzt eine Freundin hast in Rostock? Du wohnst in Rostock? Ja, zurzeit, wegen meinem Studium. Ach, du studierst jetzt auch noch? Genau, ich habe meine Ausbildung abgeschlossen und jetzt mache ich ein Nautikstudium, um dann Schiffsoffizier zu werden. Oh, super, ganz toll. Okay, aber trotzdem, wenn du dann soweit bist und dann wieder zu See fährst und viel unterwegs bist, ist das ja noch eine krasse Einschränkung. Da hast du deine Freundin irgendwie in Rostock oder in Hamburg, wo auch immer. Und du bist nicht da. Das ist halt das Problem, dass sowas zerbricht dann halt schon. Also während meiner Ausbildungszeit hatte ich halt auch keine Freunde. Das ist immer, wenn man jemanden kennengelernt hat, kam es dann halt irgendwann auf den Beruf zu sprechen und dann hieß es immer, tschüss, das war's dann, ne? Ja. Genau, richtig, so ist es halt. Aber all das nimmst du in Kauf für diesen Beruf? Ja. Offensichtlich ja, also, wenn du jetzt noch weiter studierst. Es hat mich irgendwie gepackt. Also andere Leute schaffen es ja auch. Ja. Ich denke mal, eines Tages wird dann schon die richtige auftauchen. Ja. Vielleicht außer jetzt was in meinem Studium, auch wenn ich ein bisschen zu Hause bin. Und du hast gerade gesagt, man verdient dabei auch recht gut. Ja. Was verdient denn so ein Matrose im Monat? Also ich als Schiffsmechaniker, also jetzt während der Ausbildung, in meinem letzten Lehrjahr habe ich 1.600 brutto bekommen, also als Auszubildender. Ja, nicht schlecht. Und ich jetzt von einigen, die das jetzt weitermachen, die nicht weiter studieren, die kriegen als Bruttolohn, also ausgelernt, bis zu 3.000 Euro brutto. Das ist auch nicht schlecht. Und man kann ja nicht viel ausgeben unterwegs. Du glaub mal schon, dass man ordentlich was ausgeben kann. Kann man? Ja, klar. Also das ist ja, wenn man nicht, stell dir vor, du bist eine Woche lang in deinem Haus und gehst dann einmal raus, dann achtest du auch. Ja, das stimmt. Also ja. wenn man dann in den Hafen geht, dann und dann so die Bars abklappert oder die Shopping Malls oder sonstiges. Ja. Julian, super interessant. Dann wünsche ich dir viel Erfolg bei deinem Studium. Und wie grüßen sich heutzutage Seeleute? Also wenn die auf See gehen, was wünscht man sich? Ja, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, ne? Genau, in diesem Sinne würde ich da mal sagen. Lieber Julian, schöne Grüße nach Rostock. Dankeschön. Tschüss. Dann kann ich noch ein Autogramm haben. Gerne. Dann musst du uns deine Adresse in Rostock gleich sagen und dann schreiben wir es dir. Schicken wir es dir. Alles klar, dankeschön. Tschüss, ciao. Julian, ciao. 0800 220 5050, Domian weltweit. Unser Thema, ich unterhalte mich mit Leuten, die in der Welt leben oder gelebt haben oder ungewöhnliche Sachen weit draußen in der Welt machen. Hier ist Stefan. Stefan ist 23. Guten Morgen, Stefan. Ja, hallo Domian. So, von wo rufst du an? Ja, also ich rufe jetzt aus Deutschland an. Ja. Ich habe was Interessantes. Ich habe mit 14 durch ein Jugendprojekt habe ich 4 Jahre lang das Glück haben zu können, dass ich 4 Jahre im Ausland leben konnte. Wo denn? Ja, also das erste war halt in Spanien, durfte ich leben, in Tonga, in Australien. Und dadurch, dass es natürlich auch immer so eine Sache mit dem Visum war, bin ich alle 3 Monate nochmal raus aus den Festländern und bin dann nochmal auf Zwischenländer 3 Wochen gewesen. Aber wie kommt das mit 14 in so eine Situation zu geraten? Wie ist das passiert? Also ich war mit 14 schwer, also so in der Gesellschaft nicht so angesehen. Ich war schwer erziehbar. Ach so. Genau, und dadurch bin ich dann in dieses Jugendprojekt geraten, dass man mich halt in eine 1-zu-1-Betreuung, also 24-Stunden-Betreuung im Ausland betreuen wollte. Und ich denke, dass der pädagogische Sinn darin bestand, einen Jugendlichen dann komplett aus der heimatlichen Umgebung rauszuziehen, die Freunde zu trennen oder auch von der Familie, die war natürlich dann in dem Sinn auch getrennt, und dann halt wirklich aufzubauen. Ja, du bist mit einem Betreuer dann in die jeweiligen Länder gegangen? Ja, also nicht genau mit einem Betreuer, es waren, wie gesagt, ja drei Betreuer, ne? Es war immer, also in Spanien war ich mit einem Betreuer, in Tonga war ich mit einem Betreuer und in Australien war ich mit einem Betreuer. Okay. Alles 1-zu-1 Betreuung, ja. Genau, 24 Stunden Betreuung, richtig. Was genau wurde in Tonga oder in Spanien dann gemacht? Was habt ihr getan? Ja, also in Spanien habe ich erstmal, musste ich anfangen, mich überhaupt sozial zu betätigen. Dort war ich dann ja bei den spanischen Pfadfindern, habe Spanisch gelernt, habe Englisch gelernt. Also das war dann so die erste Etappe in Spanien. Kann man so schnell, wie lange warst du dann in Spanien insgesamt? Also in Spanien war ich insgesamt 1,5 Jahre. Ja, okay, da kann man schon was lernen in Sprache. Ja, und ich habe schon nach 4 Monaten Spanisch gesprochen. Also da meine Motivation sehr groß war, da ich gedacht habe, dass ich da noch länger leben muss, wollte ich natürlich so schnell wie möglich diese Sprache beherrschen, sehr gut, mich auch wohlfühlen zu können. Ja, klar, sehr, sehr schlau. Und man kennt keinen, macht das natürlich Sinn, dann richtig zu pauken. Und dadurch hatte ich halt, konnte ich nach 4 Monaten mich eigentlich schon mit jedem Spanier so gut unterhalten. Okay, Pfadfinder bei den Spaniern. Ja. Tonga, was hast du da gemacht? Ja, in Tonga, da habe ich auf einer Insel gelebt. Also Tonga, das ist, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, vor 7 Jahren auch politische Unruhen, weil der König gestorben ist und alle beide Söhne des Königs haben den Thron beansprucht und dann war da ziemlich viel Problematiken und Ärger in dem Moment. Stefan, du musst es jetzt allen mal geografisch auf die Sprünge helfen. Wo liegt denn Tonga? Am Pazifischen Ozean liegt das. Ist das eine Insel? Ja, das ist also das Land selbst ist mit 120 Inseln besetzt. Davon sind aber nur 60 bewohnt. Ja. Und ich glaube 40 auch mit Strom oder irgendwie sowas. Ja. Und dort hatte ich dann halt eine etwas größere Insel in Anführungsstrichen, wo ich dann halt gelebt habe. Und der Betreuer hatte dort nochmal einen Besitz. Also der hatte wohl gut verdient im Leben vorher und hat da sich ein kleines Grundstück gekauft und wollte dort ein Resort eröffnen. Und da hatte ich dann halt, ja, da war dann die Etappe, ja, Resort, Leben, Bauen, das Element Holz, Werken, Arbeiten, ne, da kam dann die Etappe. Musstest du dich dann aber ganz neu dann in diese Welt einfügen und die Sprache wieder, was sprechen die da? Ja, also in Tonga da ist es, das ist, ja, Tonganisch. Also ich kenne noch ein Wort, weil dort habe ich mich dann Englisch unterhalten. Mhm. Das war halt die Hauptsprache, die da auch hatten. Also eins kann ich Ihnen ja mal sagen, das hieß Fefe Hacke, heißt das. Mhm. Ne? Und Fefe Hacke heißt so viel Guten Tag, wie geht es Ihnen? Fefe Hacke. Genau, Fefe Hacke. Also eine sehr, sehr, sehr komplizierte Sprache. Deswegen habe ich die auch in diesem Jahr nicht geschafft. Sage ich zu euch den ich auch mal. Fefe Hacke. Ja, hi. Genau, ich konnte mich halt in Englisch nur da unterhalten. Ja. Und was da in diesem Land selbst auch nochmal sehr interessant war, ist dadurch, dass ich als Weißer dort in diesem Land eingetreten bin, werde ich als Weißer dort von den Einheimischen als Palangi genannt. Und Palangi heißt in dem Land so viel wie ein reicher weißer Mann. Ach so, so wurdest du gleich tituliert dann da. Obwohl du alles andere als ein reicher Mann warst. Richtig. Ja. Ich war ja eigentlich die ärmste Sau auf Welt. Ja, genau. Ja, genau. So, ne? Du hast jetzt Spanien, Tonga und du hast gerade noch ein Land genannt. Ja, Australien, genau. Australien. Und was hast du in Australien genau gemacht? Da hab ich dann halt, ja, da war halt so der Abschluss von 17 bis 18 Jahren habe ich dort gelebt. Also bis kurz vor meinem 18. Da wurde sich dann speziell mit der Betreuung drauf fixiert, zurück nach Deutschland, was mache ich denn dann da, wie muss ich das machen? Mhm. Da habe ich dann auch richtig gearbeitet teilweise. Ich habe da 10 Stunden gearbeitet. Ich habe hinterher sogar meine eigene Tanzgruppe eröffnet, weil ich halt in Spanien, in Tonga, immer getanzt hatte. Also das war einmal so ein Hobby von mir. Das kann man ja sagen, Stefan. Das ist ja eine hochluxuriöse Sache, auf diese Art und Weise erzogen zu werden. Das Schöne ist, nach jedem Jahr bin ich ja von da aus, also von dem Land, also in dem ersten Jahr zum Beispiel von Spanien, bin ich halt zurück nach Deutschland und dann wieder von Deutschland zurück nach Spanien. Mhm. Und ja, ich bin insgesamt, also zweimal schon mit dem Flugzeug um die Welt geflogen, weil ich bin nicht immer in die eine, sondern auch in die andere Richtung. Wer hat das denn alles bezahlt? Ja, das deutsche Jugendamt. Das deutsche Jugendamt. Das Jugendamt. So, jetzt ist natürlich die ganz große Frage, wenn man schon so viel Herzblut und Geld in dich investiert hat, hat es das genutzt? Ja, also für mich schon. Also ja, so was jetzt das schlechte Leben angeht, das existiert bei mir jetzt gar nicht mehr. Also das heißt, du kriegst auch dein Leben auf die Reihe? Ja, genau, richtig. Also ich habe mein Leben soweit in eine Reihe gekriegt. Es könnte manchmal natürlich schöner sein, aber so von dem ganz Normalen her hat sich dieses Projekt, diese 4 Jahre, gelohnt. Wahnsinnig gelohnt. Ja. Natürlich habe ich das in dieser Zeit nicht so gesehen. Ja, ne? Da sieht man das ja immer anders, ne? Auch wenn das eigentlich das Schönste ist, was einem passieren kann vielleicht irgendwo. Das ist doch eine ganz tolle Erfahrung, die du da gemacht hast. Dein Leben lang wirst du die Erfahrung mit dir Ja, umfangen. Genau. Und da es auch ein Buch über mich gibt, habe ich das immer mal wieder. Was machst du denn beruflich heute? Also beruflich heute, wie soll man das ich bin halt arbeitssuchend, das habe ich natürlich also von der Ausbildung oder von einer Lehre nicht schaffen können, durch die Problematik, dass ich ja mit 14 ausgewandert bin und dann nie wirklich so lange gelebt habe in dem Land, dass ich hätte einen Abschluss erlangen können. Das ist natürlich auch blöd. Natürlich etwas problematisch. Das ist blöd. Natürlich hätte ich jetzt, hätte jeder andere würde sagen, ja, mach doch den Abschluss einfach mit 18 nach. Mhm. Ja, hätte ich auch machen können, aber so einfach war das alles nicht. Ich musste mich erstmal, damit abfinden, sozusagen, in Deutschland zu leben. Was sind denn deine Pläne jetzt bis 23? Wie meine Pläne sind jetzt? Ja, mich natürlich weiterzubilden, zu versuchen, immer noch irgendwie was in meinem Traumberuf, was mit Holz zu tun hat, also entweder Schreiner oder Tischler. Ja, dann mal zu, Mensch. Jetzt genau, da halt was zu machen. Mit 23 kannst du es noch und du hast, hast gute Erfahrungen gemacht. Jetzt ist die Krönung, wäre es noch eine Lehre als Tischler, als Schreiner und dann wäre es super. Das wäre natürlich jetzt, würde ich, wenn, also wenn Sie jetzt sagen würden, ich habe einen Job für Sie, ich würde sofort kommen. Ne? Also das ist natürlich klar. Ne? Also es mangelt nicht an, wie heißt das, an Willen. An gutem Willen. An Ideen und Motivation mangelt es nicht. Gut. Es muss halt zustande kommen, genau. Gut, das wollte ich halt teilen, weil ich finde, das ist eine interessante Sache, weil manchmal hat man das schon mal im Fernsehen gesehen, Jugendliche im Ausland oder so. Und da wollte ich einfach mal das, was ich so in den vier Jahren so ein bisschen mitgemacht habe, wollte ich einfach mal das du hast uns einen guten, mitteilen. Du hast uns einen guten Einblick gegeben. Ich danke dir sehr herzlich und wünsche dir viel Glück, dass es mit der Lehre dann auch noch klappt. Ja, wunderbar. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss, Stefan. Respekt an die Sendung. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. 0800 220 5050 aus Deutschland und aus dem Ausland 0049 221 567 89 100. Hier ist Freak 19. Hallo. Hi. Hi, hallo. Freak. Wie heißt das? Ach, Freak. Entschuldige. Ja. Entschuldige. Ich dachte, das wäre ein Spaßname. Freak. Was ist das für ein Name? Ein ostfriesischer Name. Genau. Freak. So, mein Lieber, von wo rufst du an? Aber nicht aus Friesland. Nee, aus Uganda. Aus Uganda. Mensch. Ja, richtig. Wie exotisch. Erzähl mal, was machst du in Uganda? Ja, ich mache ein freiwilliges soziales Jahr bei einer großen humanitären Organisation. Mhm. Und ja, AIDS-Aufklärung, Katastrophenhilfe, Arbeit in Schulen, Dörfern, genau sowas. Ich bin sicher, dass die meisten von uns, meine Person eingeschlossen, dass wir alle nicht viel oder fast gar nichts über Uganda wissen. Was ist denn das so für ein Land? Erzähl mal ein bisschen. Ja, also zwischen Kenia und dem Kongo ist Uganda auch genannt die Perle Afrikas. Ist nämlich extrem grün, extrem fruchtbar. Mhm. Hat lange Zeit politische Probleme, ist jetzt aber seit 6-7 Jahren relativ sicher. Hat immer noch eine relativ hohe Korruptions- und HIV-Rate. Aber ist ein extrem schönes Land. Ist es ein gefährliches Land als Ausländer, für einen Ausländer? Nein, in den nördlichen Gebieten nahe des Südsudans ist es immer noch nicht gut hinzureisen, aber eigentlich ist das kein Problem. Mhm. Rechtfertigt. Wie ist es denn? Ist auch ein beliebtes Land bei Touristen. Bitte? Ist auch ein beliebtes Touristenland für Afrika. Ah ja. Also ist nicht so ungefährlich. Wie ist es denn so mit Krankheiten? Welche Krankheiten kann man sich da holen? Ja, auch von Malaria über Würmer, die beim Schwimmen in einen reinkriechen, ist alles. Da muss man aufpassen. Ebola ist jetzt ja zum Glück wieder vorbei. Ja. War auch nur im ganz Westen. Aber ja, also es ist, man muss aufpassen, was man trinkt, was man isst, wie man sich verhält, aber im Grunde kann man für das meiste auch als Weißer gerade dann Behandlung gehen in die Hauptstadt und dann ist das wieder okay. All die Sachen wusstest du ja vorher, gerade was diese Krankheiten anbelangt, die mit denen ja teilweise nun wirklich nicht zu spaßen ist. Das hat dich nicht davon abgehalten, dorthin zu gehen? Nee, gar nicht. Ich weiß, dass schon so viele Menschen gemacht haben und dass ich auch gut vorbereitet wurde und nee, da hatte ich nicht wirklich Angst. Also wenn was passiert, dann passiert es, aber dann wird einem auch geholfen. Wo wohnst du dort? Ich wohne mit einer anderen Freiwilligen zusammen in einem Haus. Mhm. Wir haben 2 Meter hohe Mauern mit Stacheldraht, ein dickes Eisentor mit 3 Vorhängeschlössern, das nachts schön alles zu ist. Also da kann hoffentlich nichts passieren. Ach, du hast mit einer anderen ein ganzes Haus zur Verfügung? Ja, das ist für ugandischen Standard schon sehr gut. Wir haben sogar fließendes Wasser, wir haben sogar echte Toiletten, nicht nur Löcher im Boden. Wir haben Strom, meistens jedenfalls. Mhm. Und also das ist eigentlich schon ein relativ gehobener Standard, in dem ich hier wohne. Und warum ist dieses Haus wie eine Festung abgesichert? Weil doch Einbrecher oder Raubüberfälle nachts passieren können. Also nachts sollte man hier auf jeden Fall nicht mehr reisen oder in dunkle Gassen gehen. Und gerade wenn man bekannt ist, also man weiß ja, wo die Weißen wohnen im Viertel so. Ja. Und gerade da, deshalb ist es gut, wenn man hohe Zäune hat und hohe Mauern und so. Jetzt hast du gerade so ein paar Stichworte gesagt. Also auch hier eben Weiße. Bitte, was meinst du? Weil auch eben hier Weiße so stigmatisiert sind als die Reichen, ne? Ja, verstehe. Das ist immer eine kleine Verzögerung in so einem Gespräch, deswegen müssen wir immer kleine Pausen machen, bis wir uns verstanden haben. Du hast gerade schon so ein paar Stichworte gesagt, was du genau machst. Vielleicht erklärst du es noch ein bisschen ausführlicher, was du den ganzen Tag dann doch tust. Ja, also einmal bin ich auf Abruf für Katastrophen bereit, also humanitäre Flüchtlinge oder Naturkatastrophen bin ich da aktiv. Da ist zurzeit aber relativ friedlich. Deshalb bin ich die meisten Tag jetzt zurzeit entweder in Schulen, in Grundschulen oder weiterführenden Schulen und rede mit ugandischen Freiwilligen über zum Beispiel Straßensicherheit, über HIV-Prävention, über Kondome, weil der Präsident jetzt die Sexualaufklärung in den Schulen komplett verboten oder zurückgefahren hat, müssen das jetzt hauptsächlich hier übernehmen. Ja, also das heißt, du gehst dann in eine Schule. In welche Sprache sprichst du? Bei den weiterführenden Schulen Englisch, das können die eigentlich relativ gut alle. Mhm. Bei den Grundschulen bin ich auf Übersetzer angewiesen. Ja, und du zum Beispiel, dann erklärst du den Leuten, wie man sich vor HIV schützen kann. Ja, genau. Vor HIV, vor anderen, vor Geschlechtskrankheiten, vor Cholera, allem Möglichen. Wie sind die Leute denn so moralisch drauf? Ist denen das peinlich, wenn du solche Sachen erklärst? Du musst dann ja schon gewisse Begriffe in den Mund nehmen, um das zu erklären. Gibt's denn Gekicher und sind die peinlich berührt? Geht. So das Thema Sex, Flirten und so ist eigentlich im sozialen Umgang kommt eigentlich relativ häufig vor. Mhm. Ist auch relativ offen, ist ja auch Polygamie und so ist ja auch hier verbreitet. Aber ist klar, also gerade in Highschools, wenn man da mit Teenagern arbeitet, dann ist das genauso wie in Deutschland. Also es ist kein Unterschied. Ja. Aber es geht eigentlich. Man muss nur bei konservativen, gerade muslimischen Schulen teilweise dann aufpassen, was man sagt und wie man das sagt. Ja, was ist denn die stärkste Religionsgemeinschaft in diesem Land? Christen, obwohl, also hier im Osten ist es relativ ausgeglichen. Also da hat man Sonntag Gospel und sonst Muezzin, also es ist relativ ausgeglichen. Mhm. Ich habe das gerade schon den Tom gefragt, der in Saudi-Arabien arbeitet. Wie ist es, was ist dir, als du dorthin gekommen bist, am Anfang sehr, sehr ungewöhnlich vorgekommen oder was hat dich vielleicht sogar auch schockiert? Ungewöhnlich war auf jeden Fall, dass Männer Händchen halten. Und zwar, wenn sie sich unterhalten oder wenn sie Freunde sind, wenn sie durch die Straßen laufen. Und das in einem Land, in dem letztes Jahr noch versucht wurde, die Todesstrafe für Homosexualität einzuführen. Mhm. Und wenn man ein ernstes Gespräch hat mit einem anderen Mann, da geht man Händchen halten zusammen durch die Stadt. Ach. Und das war erstmal sehr ungewöhnlich. Machst du das mittlerweile auch? Ja. Ja. Mittlerweile bin ich ein bisschen dran gewöhnt, aber es ist immer noch komisch, wenn plötzlich irgendein Mann einem über die Hand streichelt, so wenn er mit dir redet. Das hat aber nichts. Wenn man daran nicht gewöhnt ist, dass es so Kontext ist. Ja, nee, es hat gar nichts damit zu tun. Gar nichts damit zu tun. Und wie stehen Homosexuelle überhaupt jetzt im Moment da in dem Land? Ja, je nachdem, wie man spricht, also gegenüber uns Weißen, Musungus heißen wir, als Weiße, sind die da immer ein bisschen vorsichtiger, aber eigentlich ja so zwischen Erhängen und aus dem Land jagen ist so die hauptsächliche Meinung. Also die geht auseinander. Manche sind tolerant, aber es ist meist sehr extrem diskriminierend oder negativ. Also Homosexualität wird bestraft und die Leute haben Angst um Leib und Leben, so kann man sagen. Ja genau, ich glaube diese Tage kommt auch ein Film in Deutschland, eine Doku darüber in die Kinos über die Schwulen-Community in Uganda. Ja. Warum hast du dich eigentlich für diesen Dienst entschieden? Afrika hat mich immer schon irgendwie gereizt. Und dann, ich war in der 11. Klasse, war ich in den USA für ein Jahr. Und nach der Schule jetzt so den Kontrast zwischen den großen weißen Häusern mit den vielen Autos davor nach Afrika und dann nach Uganda, weil Uganda englischsprachig ist und nicht französischsprachig. Mhm. Darum Uganda so. Ich stelle es mir als ein sehr armes Land vor. Auch wenn es die Perle ist, wie du es gerade in etwa formuliert hast. Stimmt das? Das ist ein armes Land. Ja, ist es. Ja. Also es ist relativ gut gestellt. Aber auch hier, wenn ich in die Dörfer fahre, sieht man Kinder, die unterernährt sind, sieht man Krankheiten, sieht man Leute, die in kleinen Hütten am Straßenrand leben. Und es gibt die großen Hotels mit den Pools und den weißen, dicken Autos, aber gibt ihm auch genau das Gegenteil. Genau, darauf wollte ich hinaus. Ich habe das mal in Brasilien erlebt, wo ich auch so den extremen Kontrast mitbekommen habe zwischen sehr armen Menschen und dann fährt man um die Ecke, genau wie du gerade beschrieben hast, und dann ist da ein Fünf-Sterne-Hotel mit allem Luxus. Mich hat das sehr schockiert. Wie gehst du mit diesen Eindrücken um? Ja, das ist manchmal schwer, gerade wenn man den ganzen Tag dann in den Slums irgendwie arbeitet oder so. ja, mir hilft total, dass ich mich dann abends hinsetze und dann irgendwie male und nebenbei Domian höre zum Beispiel. Einfach als Podcast. Meistens bei Kerzenlicht, weil abends der Strom weg ist. Aber ja, das Aufschreiben, Aufmalen, oder auch mit meinen anderen Kollegen hier drüber reden, einfach, die ist auch Deutsche, mit der kann ich gut über sowas reden. Also das, man muss sich auf jeden Fall damit beschäftigen, sonst trifft man das auch, weil man ja nicht helfen kann. Also man kann nur nicht begrenzt helfen. Man, genau. Ja, so jeder kann nicht. Du sagst, abends ist manchmal der Strom weg, dann sitzt man im Dunkeln. Ja, aber es gibt ja Kerzen und Petroleumlampen und so. Also man wird, glaube ich, man wird, wenn man ins Ausland geht, vor allen Dingen in solche Länder, wird man sehr gelassen. Hier sind alle hysterisch, wenn mal ein paar Minuten der Strom ausfällt. Ja. Und da ist es dann völlig normal. Man weiß sich zu helfen. Man lernt auch so eine Toilette einfach da zu schätzen. So. Wenn man noch einen Boden hat, sondern was, wo man sich draufsetzen kann. Ja, genau. Dann ist es schön, das mal zu haben. Ja. Was isst man oder was isst du in Uganda? Ja, die Uganda essen eigentlich fast jeden Tag dasselbe. Nämlich so ein so Maisbrei mit so einem Kochbananenbrei und dann je nachdem, was an Fleisch auf den Tisch kommt. Und das esse ich eigentlich mittags auch jeden Tag. So. Und ansonsten gibt es auch Supermärkte. Es gibt auch, wenn man ganz viel Geld ausgeben will, Nutella. Also, ja. Das gibt es in der Tat dort auch. Das ist dann wahrscheinlich ein großer Luxus. Genau, wenn das kommt aufs Po, ja. Ja, wenn du Nutella isst, ist das ein großer Luxus. Ja, das kostet irgendwie pro 100 Gramm 1-2 Euro oder so. Also, so. So, mein lieber Ferk, ne? War es richtig? Ferk. Ist aber auch ein schwieriger Name. Schöner Name, aber muss man sich erst mal dran gewöhnen. Dann wünsche ich dir noch auch eine gute Zeit in Uganda und gute Erlebnisse, gute Eindrücke. Und das ist auch eine super Erfahrung. Ich finde das übrigens ganz toll, dass du das machst. Das lässt einen reifen und das ist gut fürs ganze Leben. Ja, danke schön. Alles Gute und schöne Grüße nach Afrika. Tschüss. Jo, ciao. Tschüss. Uganda. Von Uganda geht es jetzt zu Lutz, der ist 70. Hallo Lutz. Hallo. Hallo Lutz, von wo rufst du an? Ich rufe an von in der Nähe von Lagos, Portugal. Ah, was machst du da? Ja, ich wohne jetzt hier. Warum? Ja, ich wie gesagt, wo ich langsam in Rentenalter gekommen bin, habe ich gedacht, da muss man langsam sich was eine warme Gegend aussuchen. Ist es da denn im Winter auch warm? Ja, wir hatten im Januar haben manchmal so 20 Grad. So. Und wie lange lebst du da jetzt schon? Seit 2006. Ach, das ist schon eine ganz gute Zeit. Ja. Mit deiner Partnerin oder alleine? Ja, zurzeit bin ich alleine. Ja. Aber ich habe eine Freundin, eine Portugiesin, eine Lehrerin. Hat sich das dann auch gleich ergeben? Ja, das hat sich so ergeben, im ersten Jahr. Wie lebst du denn dort? Ja, ich habe jetzt meine Rente und habe ein schönes kleines Häuschen mit einem Swimmingpool. Ne? Hast du das Häuschen gekauft oder gemietet? Ja, habe ich gekauft. Was kostet denn so ein schönes kleines Häuschen mit Swimmingpool? Ja, da habe ich damals 260.000 Euro bezahlt. Oh, das ist dann schon, also so billig dann auch nicht. Nee. Ja, weil das ist ja auch hier an der Algarve, da ist ja auch so ein bisschen das Urlaubsgebiet. Ja, ja, ne? natürlich, ja. Ja. Und jetzt hast du ein schönes Haus da mit Swimmingpool und fast so immer Sonne. Das ist ja fast paradiesisch. Was machst du den ganzen Tag? Ach, ich mache vieles. Erstmal kümmere ich mich ja natürlich so ein bisschen ums Haus, ne? Mhm. Und dann habe ich auch einen großen Freundeskreis hier. Sind das Portugiesen oder Deutsche? Gemischt. Engländer, Deutsche. Wir sind so international hier. Leben denn da viele Deutsche? Ja. Aha, ja. Und ihr empfangt dann auch deutsches Fernsehen, deutsches Radio? Ja. Ich habe ja hier, ich habe ja sämtliche deutsche Kanäle hier. Ja? Ja. Was hast du denn früher beruflich gemacht? Ja, ich war ja, wie gesagt, ich bin ja mit 15 Jahren bin ich ja zur See gegangen, da war ich ja erst in der deutschen Hochseefischerei. Ach. Und das war noch damals auf diese Kohlenschiffe, ne, mit der Dampfmaschine. Ja. Und da waren wir aber damals schon bis nach Nordnorwegen und Island und Grönland, Westküste Grönland, so weit waren wir damals schon. Und sogar schon dann auch nach Labrador. Wahnsinn, da bist du ja dein ganzes Leben oder ganz früh schon so ein Weltenbürger gewesen quasi. Ja, ja, Und wie gesagt, dadurch waren wir dann ja zwischendurch mal in Norwegen, ne? Ja. Und naja, oder Island oder auch Grönland. Zwischendurch haben wir, naja, die größeren Schiffe, die haben nachher diesen Kabeljau, gesalzenen Kabeljau, der ja hier mit Vorliebe hier in Portugal gegessen wird, auch in Spanien, ja. Den Bacalao. Ne? Aber das hast du nicht dein ganzes Leben lang gemacht. Ja, nee, da hat mit denn 1974 habe ich dann aufgehört bei der Seefahrt. Mhm. Da habe ich noch ein Jahr an Land gearbeitet in Bremen. Mhm. Und dann habe ich gehört, da haben die diese Modulen für diese großen Bohrinseln in der nördlichen Nordsee, für die Shell, haben die gebaut. Und das war eine Bohrfirma von Deutschland. Ach so, eine Ölplattform? Ja, ja, Öl. Ach. Und Gas. Und da hast du drauf gearbeitet? Da habe ich gearbeitet von 1975. Aufgehört habe ich 2010. Hab ich aufgehört. Das ist ein Ding. Ja, dann bist du ja nun wirklich überhaupt nicht mehr so gebunden ans Festland oder gar in Deutschland. Nee. Dann warst du hast so lange auf einer Ölplattform gearbeitet. Ja, auf verschiedenen, nicht immer auf die gleiche. Ne? Sag mal, wird man da nicht irre, wenn man auf so einem kleinen Plateau immer leben muss? Die sind gar nicht klein, Demian. Die naja. Sind größer wie so ein Fußballfeld. Ja gut, aber ein Fußballfeld halt. Ja, ja, aber trotzdem, man hat ja Abwechslung hat man ja. Früher hatten wir mal Kino an Bord, ne? Und dann später hat sich das ja ergeben auch mit Satellit und so weiter. Ne? Letztendlich ist es natürlich wie ein Schiff, ne? Da, ja, ja, genau. Ja. Das muss man so wie sehen wie ein Schiff, ja. Genau. Was hast du denn auf dieser Ölplattform gemacht? Was ja, erst bin ich ja angefangen als normaler Sexarbeiter und dann nach 3 Monaten war ich dann schon Fuhrmann und dann habe ich mich langsam hochgearbeitet. Dann war ich nachher, habe ich den Decksbetrieb geleitet, mhm. Weil wir haben ja auch, kriegen ja immer die Versorger, die das Bohrmaterial bringen und natürlich auch zu essen und mhm. und Ersatzteile und die Rohre, für, die man einbaut, wo das Öl nachher mit produziert wird und so. Nicht? Alles, was zum Bohren gehört. Aber dann hattest du das Problem doch bestimmt auch, über das ich gerade mit Julian, der jetzt auf See schon so lange war und jetzt weiter auf See fahren will. Wie hast du das mit Beziehungen gemacht, mit Partnerin? Ja, war ich ja verheiratet, ne? Und ich war ja schon verheiratet, als ich noch in der Fischerei war. Ach so, ne? Das heißt, du bist auf die Ölplattform gegangen, als du schon verheiratet warst. Ja, dann war ich schon verheiratet. Dann war die Frau in Bremen oder wo auch immer. In Bremerhaven. Ja. Und du auf der Ölplattform. Wie geht sowas? Auf Dauer. Ja, wir haben ja nur immer 14 Tage gearbeitet. 14 Tage arbeiten, 14 Tage frei. Ach so. Ja. Das ist natürlich toll. Ja, ja, darum bin ich da ja auch hingegangen. Das ist ja super. Und dann in der Nordsee, das war ja dann gar nicht so weit weg. Noch was, ne? Und wir wurden immer hin und zurück geflogen, ne? Mit dem Hubschrauber? Ja, erstmal mit dem Hubschrauber und dann natürlich von Aberdeen nach Amsterdam oder nach Bremen, ja. Ne? Also war man schnell dann zu Hause. Ja, das ist natürlich sehr luxuriös. Ja. Naja, und wenn man 14 Tage beschäftigt ist, wir haben ja immer 12 Stunden gearbeitet, ne? Und dann 14 Tage, die sind ja so vorbei. Ja, ja, klar, sicher. Ja. Das heißt, ich vermute mal, dass man auch dann bei dieser Tätigkeit sehr viel oder sehr gut verdient. Ja, man hat gut verdient, ja. Das heißt, dann konntest du dir dieses Häuschen da mit links leisten in Portugal. Ja, ich hatte ja ein Haus auch schon in Schottland. Ach so, auch schon? Ja, ja. Ach so, mit was frage ich hier so alles? Ja. Aber das ist jetzt weg, das Haus. Ja, das habe ich verkauft und dafür habe ich mir dieses Haus gekauft. Verstehe. Fühlst du dich jetzt so richtig pudelwohl in Portugal? Ja, ich fühle mich richtig wohl. Also das ist jetzt deine Heimat? Richtig, das ist meine Heimat. Keine Sehnsucht nach Deutschland? Nein, nur mal zu Besuch. Ja? Ja. Wie würdest du dich fühlen, wenn du jetzt wieder in Deutschland leben müsstest? Ich weiß nicht. Wo ich mich entschieden habe, von Schottland wegzugehen, war ich am Überlegen. Soll ich wieder nach Deutschland gehen? Ich hätte mir ja auch ein Haus in Deutschland kaufen können, in Bremerhaven oder Umgebung oder irgendwo anders. Und da ich schon ein paar Mal hier in Urlaub war und auch viel mit damals bei der Seefahrt mit Portugiesen zusammengearbeitet habe, habe ich mich hier für Portugal entschieden. Und das Wetter ist gut. Wetter ist gut. Wir hatten heute 36 Grad. Boah, Mach uns nur neidisch hier. Wir sitzen hier in der Kälte. Ja. Übrigens finde ich auch, dass Portugiesen sehr angenehme Menschen sind. Ja, finde ich auch. Angenehmer Menschenschlag. Ja, ja, ja. Aha. So, mein lieber Lutz, dann grüß mal die deutsche Gemeinde herzlich von mir. Ja. Da unten und lass es dir gut gehen und schöne Grüße von uns aus hier nach Portugal. Ja, vielen Dank. Prima Sendung. Ab und zu gucke ich immer mal rein. Das ist schön. Wir freuen uns. Ja. Tschüss, Lutz. Ja, tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Jo. So. Wen haben wir hier? Xenia, 21. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, es ist Xenia, 21. Grüße dich. Woher rufst du an? Ich bin gerade in Schottland. In Schottland. Ich mag's von der Verzögerung, dass es ein bisschen weiter weg ist. Ja. Was machst du in Schottland? Ich studiere hier Psychologie seit dieser Woche. Ach. Warum? Studiert eine 21-jährige Xenia aus Deutschland in Schottland Psychologie? Ich war direkt nach dem Abi für ein Jahr in Südafrika als Freiwillige in einem Kinderheim und bin da viel mehr in die englische Sprache reingekommen und dann wollte ich auf Englisch studieren und in Schottland hat man die Möglichkeit, das zu machen, ohne ominös hohe Studiengebühren zahlen zu müssen und so hat es mich nach Schottland verschlagen, ganz pragmatisch eigentlich. Ich verstehe. In welche Stadt bist du denn dort? In Dundee. Kenne ich gar nicht. Das ist ein Stückchen nördlich von Edinburgh an der Küste. Ja. Wunderschön. Wie sind denn jetzt so deine ersten Eindrücke? Also ich fühle mich eigentlich, als wäre ich ins Land von Harry Potter gekommen. Also meine Uni hat auch lauter alte Gebäude und so und das fühlt sich echt so an. Was ist dein erster Eindruck so von den Kommilitonen? Wir sind 220 Leute in Psychologie und wir sind sehr viele aus Europa. Ich glaube, ein Drittel ist aus Europa, also nicht aus Großbritannien selber. Ach so, es ist gemischt. Und man fängt jetzt eben, ganz, ganz arg gemischt. Meine Uni ist ganz bekannt dafür, dass sie super sind für Leute aus dem Ausland und die sind alle super nett und jeder bietet einem andauernd Hilfe an und das ist echt super hier. Das heißt, wenn du Psychologie studierst, musst du dann auch wirklich die Sprache perfekt beherrschen, um auch in die ganzen Fachbegriffe hineinzukommen. Ja, das ist eigentlich ganz lustig. In der Schule hat man mir immer so das Gefühl eigentlich vermittelt, ja, dein Englisch ist schon okay, aber so viel kannst du damit nicht anfangen. Super, und jetzt bist du in Schottland. Ja. Wie lange wirst du dort sein? 4 Jahre lang. 4 Jahre, das ist eine lange Zeit. Ja. Hast du denn eine eigene Wohnung oder wohnst du in einem Studentenheim? Ich wohne in einem Studentenheim und sitze gerade vor der Türe, weil ich meine Mitbewohner sonst durch die dünnen Wände aufwecken würde, wenn ich telefoniere. Aber du hast ein Einzelzimmer. Ja, das habe ich. Wenn ja viele Leute sagen, naja, Schottland ist ja schön und gut, aber es regnet so viel. Das hatte ich nicht davon abgehalten. Das sagen alle immer und seitdem ich hier bin, das ist jetzt fast 2 Wochen, hat es genau an einem Tag geregnet. Und sonst hat immer wunderschön die Sonne geschienen. Bist du denn eher so ein nordischer Typ? Also ja, so ein bisschen eher das kühlere Mal. Nein, gar nicht. Also ich bin wie gesagt nach dem Abi nach Südafrika gegangen und das war eigentlich viel mehr meine Kragenweite. So Kapstadt und warm und so. Und jetzt war ich gerade Anfang des Jahres 6 Monate in Asien unterwegs und das ist auch tatsächlich eher warm. Mensch, du bist ja dann auch so eine Weltentante, ne? So eine Weltenbummlerin. So viele Monate. Ja, meine Freunde sind. So viele Monate in Asien. Meine Freunde sind es gewohnt, immer zuerst zu fragen, ja, wo bist du denn gerade? In der Tat. Was hast du in Asien so lange gemacht? Ich war alleine mit meinem Rucksack unterwegs, war in 5 Monaten in 9 Ländern. Boah, toll. Einfach so zu reisen, zum Reisen, zum Schauen, Gucken, Erleben. Ja, ich hatte einen südafrikanischen Winter hinter mir und dann hatte ich mir so gedacht, na, auf dem Deutschen habe ich jetzt eigentlich nicht so große Lust und dann habe ich mich für Schottland beworben gehabt und dann dachte ich so, Anfang Januar, ich habe nicht mehr viel zu tun jetzt. Ja. Könnte ich auch jetzt einfach meine Sachen packen, nach Asien gehen. Und tankst nochmal so richtig Sonne und Hitze, bevor du in das kalte, schmuddelige Schottland gehst. Genau. Was gar nicht so kalt jetzt ist. Nee. Xenia, was möchtest du machen hinterher, wenn du dein Studium fertig hast? Das ist eine sehr gute Frage, wo ich noch nicht wirklich eine Antwort drauf weiß. Aber das Schöne mit Psychologie ist ja, dass man ganz viele Möglichkeiten hat. Ja, ich will auf jeden Fall ins Ausland wieder. Ja. Das weiß ich. Aber wenn alle Stücke reißen, arbeitest du hier bei mir. Genau. Ne? So, schöne Grüße aus Schottland. Schön, dass du angerufen hast. Das war's. Vielen Dank, Xenia. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. So, meine Lieben, das war unsere Sendung Domian weltweit. In der Technik Nami Strack. Schön, dass ihr mitgemacht habt, dabei wart. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. 1 Uhr Radio 2 für der Fernsehen. Bis dann.